Der Wassermann von Scheikmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 3. Die ominöse Aktentasche. Hussostatter hielt einen kurzen Augenblick inne, fixierte Herrn S. mit einem geradezu bohrenden Blick und ließ das Gesagte sickern. Anschließend widmete er sich der gewaltigen schwarzen Aktentasche, die, wie bereits erwähnt, schon fast die Dimension eines ledernen Werkzeugkoffers annahm, wie aber anhand der einzelnen Fächer klar zu identifizieren, eben doch eine Aktentasche war. Hussostratter zog vorsichtig einen Bogen weißen A4-Papiers daraus hervor. Darauf erkennbar war lediglich das Firmenlogo von Aquamarilla, inklusive dem Briefkopf mit der Herrn S. bereits bekannten Anschrift des Firmensitzes. Die Schrift war in kleinen, unverschnörkelten Lettern gehalten und täte sich wohl in diesem Format auf einer Visitenkarte genauso gut machen. Während Hussostratter den Vorgang der modernen Wasseraufbereitung erklärte, zeichnete er mit laxem Handgelenk schwer schematische Zeichnungen von Hausanschlüssen, Leitungen, Wasseraufbereitungsanlagen, Messpunkten, der Kanalisation und vieles mehr. Er versuchte damit, den Zyklus dieses Prozesses eindrucksvoll und so ausführlich als möglich zu schildern, ohne dabei jedoch zu vergessen, auch auf die Schwachpunkte jenes etablierten Systems hinzuweisen. So meinte er zum Beispiel, während er mit einem prunkvollen Kugelschreiber auf einen Hausanschluss deutete: Wie Sie ja wissen, wird Leitungswasser in regelmäßigen Abständen, abhängig von der Menge der Wasserabgabe, zumindestens aber einmal im Jahr von den Gemeinden erkorenen Wassermännern geprüft. Diese Messungen finden an gewissen Messpunkten im Ortswassernetz statt und geben den Behörden Aufschluss über die Trinkwasserqualität. So garantiert die Gemeinde bis zu jenem Punkt die Unversehrtheit des Wassers. Darin liegt jedoch bereits die Krux begraben. Wie es nämlich über diesen Messpunkt hinaus mit der Wasserqualität bestellt ist, wisse man nicht. Auf Nachfrage, weshalb denn nicht wenigstens einmal im Jahr direkt an den Abschlusspunkten des Leitungsnetzes geprüft wird, sprechen stellungnehmende Vertreter des Wasserwerks von extremen Unkosten, die gegen ein solches Vorgehen sprechen täten. Man könne jedoch auf Verdacht in Eigenregie jederzeit eine kostenpflichtige Untersuchung des Wassers beantragen. Wie finden Sie das, Herr S.? Schockierend? Skandalös? Nun, dass jene essentielle Substanz, die Leben doch gar erst möglich macht, von den Autoritäten eine so minderwertige und unwürdige Behandlung erfährt, ist gerade noch die Spitze jenes korrumpierten Eisberges. Die erwähnten Autoritäten skizzierte Hussostratter dabei als drei ineinander übergehende Kreise, die etwas größer als die übrigen Zeichnungen auf der oberen Seite des Papierbogens ihren Platz fanden und bedrohlich über dem Zyklus der Wasseraufbereitung thronten. Das Prüfverfahren selbst, genauer gesagt die zu prüfenden Grenzwerte, sind nämlich äußerst unzureichender Natur. In der Trinkwasserverordnung ist der Grenzwert von beispielgebenden Bor-, Cadmium- und Fluoridwerten geregelt. Auch die maximal zulässige Menge von Sulfat und Natrium ist ordnungsgemäß festgehalten. Auf den ersten Blick scheint alles soweit korrekt zu sein, nicht wahr? Wie jedoch, frage ich, steht es etwa mit etwaigen Kunststoffpartikeln in unserem Leitungswasser? Tatsächlich lassen sich hierzu selbst bei genauester Betrachtung und verbissenstem Studium jener Verordnung keinerlei Zahlen finden. Dabei vermochten bereits zahlreiche Studien auf ein besorgniserregendes Vorkommen von jenem teuflischen Mikroplastik hinweisen. Was? Das ist denn neu? In der Tat finden sich bereits Belege dafür, dass mikroskopisch kleine Kunststoffpartikel jedwedes ökologische System nachweislich befallen haben und in Zukunft wer weiß, welch irreparablen Schaden anrichten können. Erschreckend, nicht wahr? So mag es auch nicht überraschen, dass selbst von Forschern nachgewiesene Medikamentenrückstände in diesen Dokumenten keine Erwähnung finden. Ist Ihnen eigentlich bekannt, Herr S., dass in unserem Grundwasser auch Hormonrückstände zu finden sind? Wir konsumieren also unbewusst regelmäßig einen ordentlichen Anti-Babypillen-Cocktail. Welche Auswirkungen meinen Sie, hat wohl ein solcher jahrelanger Konsum auf unseren Hormonhaushalt? Ist's nicht möglicherweise sogar eine Erbgutschädigung zu erwarten? Nachdem Husserstratter diese letzten rhetorischen Fragen in einer besorgniserregend nachdenklichen Art von sich gegeben hatte, pflegte er erneut Herrn S. zu beobachten. Diesen aber hatte eine plötzliche Blässe befallen und ohne sich dessen bewusst zu sein, die Augen weit aufgerissen. Seine Atmung erfolgte in äußerst kurzen Abständen, war unregelmäßig und erschöpfte ihn zusehends. Seine gesamte Erscheinung vermittelte den Eindruck absoluter Anspannung und Nervosität. Sein Blick flog wirr durch den Raum und er war ganz offensichtlich bemüht, nicht auch noch den kläglichen Rest seiner Verfassung zu verlieren. Seine Gedanken drehten sich noch immer um die letzten Worte Husserstratters. Vor allen anderen aber die Wörter irreparabel und Erbgutschädigung machten ihm innerlich schwer zu schaffen. Die Raumluft schien in den vergangenen Minuten ungemein trocken geworden, seine Kehle fing an zu kratzen und veranlasste ihn schon beinahe zu husten. Kurz jedoch, bevor ihm dieses Kratzen schon fast unerträglich zu werden drohte, setzte er dazu an, sich zu beruhigen, sich eine weitere Tasse Tee zu kredenzen. Dies brachte ihm jedoch sofort eine missbilligende, ja fast schon eine als ausschließlich abfällig zu wertende Grimasse seines Gegenübers ein. Wie schmeckt Ihnen eigentlich Ihr Tee, Herr S.? Ist er gut so oder befinden Sie ihn doch als eher ungenügend? Fragte sein Gast dabei in unerwartet spitzem Tonfall. Ganz gut, antwortete Herr S., der sich wieder etwas gefangen zu haben schien. Ist dem so? Nun, mitunter bin ich in der Lage, Sie eines Besseren zu belehren. Husserstratter griff erneut zu seiner schwarzen, mysteriösen Ledertasche und ehe sich Herr S. versah, hatte er auch schon eine gewaltige, bauchige Flasche mit einer glasklaren Flüssigkeit hervorgezaubert, die er mit beiden Händen sanft auf dem kleinen Holztisch zu platzieren suchte. Er erinnerte Herrn S. in dem Moment an einen Bühnenzauberer, ein unterhaltsamer Bühnenzauberer, der, um sein Publikum bei Laune zu halten, mittels gewieften Tricks allerlei Tand aus seinem schwarzen Zylinder hervorzuzaubern verstand. Und mit Gewissheit hätte manch Zuschauer sich die berechtigte Frage gestellt, wann wohl das Kaninchen herausgezogen werde. Zuschauer aber waren in dem Nachmittag nicht mehr zu erwarten. Da war nur Herr S. Herr S. und der Zauberer. Husserstratter grinste schelmisch und biss über beide Ohren. Etwas Wahnsinniges, meinte Herr S., für den Bruchteil einer Sekunde in den dämonisch glitzernden Augen dieses Mannes aufblitzen gesehen zu haben. Ende des dritten Kapitels. Gelesen von Schalkmann.